Auf der Suche nach den Gründen unserer gesellschaftlichen Krise verwickelte ich mich oder wurde vielleicht verwickelt, das weiß ich noch nicht einmal heute, in eine sehr gefährliche Sache. Die Wirklichkeit löschen. Kriminalhörspiel von Igor Lika. Aus dem Serbokroatischen von Irena Maja-Velak. Ich kam zu authentischen Aufnahmen eines Treffens der Geheimloge, auf denen Stimmen mancher unserer bedeutendsten Persönlichkeiten aus den verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu erkennen sind. Das ist irgendeine Lobby, die hinter der chaotischen Szene der politischen Ereignisse ein präzis geplantes und einflussreiches Spiel spielt. Es geht vor allem um eine geheime Verbindung von Kapital und den Zentren der Macht, um den geheimen Ausbau von Objekten, deren Verwendung eine andere ist, als der Öffentlichkeit vermittelt wurde. Zum Beispiel das bekannte Terminal für Nuklearabfälle. Aber in Wirklichkeit wird ein Militär- und Forschungslabor gebaut, eine ganze Stadt unter der Erde. Ich bin auf der Flucht. Natürlich war mir vom ersten Augenblick an bewusst, was mir da in die Hände gefallen war. Darum habe ich alle Originale überspielt und versteckt. Gleichzeitig notiere ich jeden meiner Schritte auf Band. Ich bin besessen von diesem Autodokumentarspiel, dessen Spannung zusammen mit der Gefahr wächst. Mein Klangtagebuch werdet ihr nach den Fragmenten, die ich versteckte, entdecken können. Jedes Fragment ist ein Wegweiser zum nächsten. Freitag, 7. April. Ich habe nie sehr ans Dokumentarspiel geglaubt. Jetzt weiß ich, dass die Konfrontation mit den Klangfragmenten der Wirklichkeit sehr erschütternd sein kann. Die Tonnotiz als letzter Klang eines Schicksals. Natürlich, die tatsächliche Bestimmung der Objekte A und C darf nicht bekannt werden. Ich habe Sie gerufen, Greif, damit wir diese Aufnahme gemeinsam hören. Woher haben Sie die? Dasselbe könnte ich Sie fragen. Schon einige Zeit denke ich, mindestens die Hälfte der Leute in diesem Haus verdient ihr Brot mit dreckigen Arbeiten. Da seien wir doch Diplomaten, sachlich und objektiv, Greif. In der Öffentlichkeit müssen auch weiter die Konflikte und Polemiken um das Objekt B geschürt werden. In erster Linie, darum haben wir uns ja getroffen, müssen wir über die Publizität sprechen, die der angebliche Bau des Objekts B bekommen soll. Und durch die der Eindruck entstehen sollte, dass die Öffentlichkeit, ich denke da vor allem an die Friedensbewegung, eine bestimmte Haltung einnimmt. Und dass gerade ihre Initiativen den Bau blockieren. Sie wissen natürlich, uns hat das Objekt B selbst nie besonders interessiert. Es stellt nur einen Paravan dar für unsere eigentlichen Ziele. Denken Sie nicht, ich bin naiv, Greif. Woher haben Sie die Aufnahmen? Auch die Öffentlichkeit hat Informationsquellen. Lassen Sie die Witze und Aphorismen. Da kann ich Ihnen wirklich nicht helfen. Wie Sie schon verstanden haben, handelt es sich um eine erstklassige Spekulation des Systems. Treffliche neue Welt, die Herrschaft der Eingeweihten. Doch mit der Zeit erscheinen... Erscheinen nicht, Greif. Dies wissen nur wir zwei und wir werden es heute noch vergessen. Da fragen Sie mich nicht, warum. Auch Sie sind nicht naiv. Es gibt einen journalistischen Kodex. Ach was, Greif. Die demokratische Öffentlichkeit muss erfahren, was hinter den Kulissen dieses Ausbaus geschieht. Sie haben mir nicht gut zugehört. Diese Aufnahme hat einfach nie existiert, verstehen Sie? Und die demokratische Öffentlichkeit vergessen Sie für diesmal. Noch etwas. Kommen Sie heute um eins wieder. Man wird Ihretwegen kommen. Wiedersehen. Was wollen Sie noch, Greif? Ich bin naiv genug, zu verlangen, dass Sie mir die Aufnahme zurückgeben. Wie gesagt, diese Aufnahme hat nie existiert. Sie haben nichts zu vergessen. Es gibt nichts zu vergessen, wenn es etwas nicht gibt. Was ist, wenn es... Wenn es Kopien gibt, denken Sie, Greif, was? Ja. Wollen Sie mich erpressen? Sie haben die Grenze des Erlaubten weit überschritten, mein Lieber. Aber ich werde sehen, was ich tun kann für Sie. Wenn Sie verständlich sind... Laden Sie mich in Ihre scheinheilige Bruderschaft ein? Greif. Sehr schön. Greif, zu jedem Turm der Wahrheit führen Treppen. Die einen führen nach oben, die anderen nach unten. Für Sie, Kollege, führen ab heute die Treppen nach unten, auf die Straße. Man muss geschickt die Ereignisse hinter den Kulissen montieren. Die Reaktion der Öffentlichkeit voraussehen und in die Richtung lenken, die wir wollen. Und ich rate, vertrauen wir, was wir diese Nacht gesehen, den jungen Hamlet. Denn bei meinem Leben... Zum Auftritt vorbereitet, der König Cornelius Mortimer Laertes Polonius Hamlet, die Königin... Mir. Daniel, wie kommst du denn hierher? Wie siehst du denn aus? Oh, so schöne Blumen. Hör zu, ich muss mit dir reden. Daniel, ich muss in einer Minute auf die Bühne. Für die zweite Szene, komm, König Cornelius, mach mir den Reißverschluss zu. Stell dich mal so... Sag mal, was willst du denn mit dem Rekorder? Machst du eine Reportage über verflossene Lieben? Nein, Mia, dazu... Wart auf mich hier in der Garderobe. Hier, auf dem Tisch steht was zu trinken. Danke. Ich freue mich. Was hast du denn? Bist ja schweißgebadet. Bist du krank? Wart auf mich. Ich habe nachher ein bisschen Zeit. Und konnte überhaupt nicht mit ihm reden. Ich habe gemerkt, dass er in der Klemme steckt. Und nachher habe ich diesen Brief in meiner Schublade gefunden. Verzeih, dass ich so unerwartet bei dir reingeplatzt bin. Ich bin in großer Gefahr. Ich bin auf der Flucht. Ich bitte dich nur, dieses Päckchen irgendwo außerhalb der Stadt Zimmermann zu übergeben. Nur er weiß, was zu tun ist, wenn mir etwas passiert. Ich küsse dich, auch für alle Tage, die ich nicht mit dir verbrachte, Daniel. PS, vernichte diese Nachricht. Hier ist die Kassette. Gib bitte einen Augenblick raus. Warum denn? Ich bitte Mia, nicht mit hineinzuziehen. Sie darf die Aufnahme nicht hören. Bitte, geh zur Toilette. Wenn du zurückkommst, werde ich nicht mehr hier sein. Ist die Luft rein, rufe ich dich aus einer Telefonzelle in ein paar Tagen im Theater an. Pass auf dich auf. Es wird dick kommen. Überleg dir, ob du bereit bist, bis zu Ende zu gehen. Ich kann nicht erfahren, wer alles darin verwickelt ist. Doch das Ganze spielt sich wie nach einem militärischen Befehl ab. Und offensichtlich weiß nur ein kleiner Kreis, worum es wirklich geht. Ich war unvorsichtig und fiel aus dem Spiel heraus. Du solltest das Spiel fortführen. Jemand, von dem sie nicht wissen, dass er es fortführt. Darum habe ich heute, am 2. April, nachdem ich spürte, sie beschatten mich, absichtlich zugelassen, dass sie mich mit den Kopien der Aufnahmen erwischen. Sie haben sie mir natürlich weggenommen und vernichtet. Jetzt bin nur noch ich für sie gefährlich. Ich beschloss zu verschwinden, denn ich weiß, sie werden auf meiner Spur bleiben. Währenddessen kannst du in Ruhe diese Sache zu Ende bringen. Du kannst dein Tagebuch über das Suchen der Unterlagen einbringen. Und später kannst du alles dazugeben, was von diesem Augenblick an mit mir passieren wird. Montiere und versuche es an die Öffentlichkeit in den Äther zu bringen. Im Musikarchiv des Senders findest du das Band 0-757. Jetzt ist es 18 Uhr und 44 Minuten. Ich rekonstruiere den Lauf der Ereignisse. Ich montiere die Aufnahmen, die mir Daniel als geheime Erbschaft hinterlassen hat. Muss heute Abend fertig werden. Und dann soll kommen, was kommen muss. Jetzt ist es 4:30 in der Früh. Das Funkhaus, das sonst erst zu dieser Zeit erwacht, ist heute Morgen schon lange auf den Beinen. Guten Morgen. Morgen. Woher Sie, Frau Traubentag? Ich wollte einen Blick werfen ins Archiv. Wissen Sie, Sie haben gerade noch gefehlt. Heute ist im ganzen Haus in allen Archiven Inventur. Schon um 4 hat man uns geweckt. Ich weiß nicht, was in die gefahren ist. Ich sage Ihnen, da ist was. Wir suchen nach allen Bänden von diesem Greif, dem aus der Feuilleton-Redaktion, dem Bertien. Wahrscheinlich durfte ich Sie nicht mehr hier hineinlassen. Aber mir ist diese ganze Hysterie egal. Sie haben nicht mal erlaubt, dass ich mich rasiere. Verflucht seine Arbeit. Sie beginnt so früh, dass der Mensch nicht mal zur Frau unter die Decke kriechen kann. Passen Sie bitte mal auf, dass niemand reinkommt. Ich muss aufs Klo. Bin ich mal dazu gekommen. So viel Wind haben die gemacht. Hier. Ich hab sie. Jetzt bin ich auch im Spiel. Ich komme schon. Wenn Sie wüssten, wie viele Direktoren im Festsaal sind, alle sind sie gekommen, sonst lassen sie sich nie blicken. Die Chauffeure fluchen laut halt. Und nicht so unrasiert. Naja, hier, bin schon wieder zurück. Was? Sie gehen schon? Ja, danke schön. Und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Dir, der du den Hintergrund meines wahrscheinlichen Todes rekonstruieren willst, wünsche ich viel Glück. Laudo vitam. Dein Daniel. Mein Gott, Daniel. Des Treffens der Geheimloge wirst du im Geräuscharchiv unter der Nummer 3814 ohne Eintragung finden. Die Notiz über alles, was ab heute mit mir geschieht, lasse ich, wenn es mir gelingt, auf dem Berg, auf den ich oft ging. Das wird mein letzter Zufluchtsort sein. Merk dir, die Sache muss an die Öffentlichkeit. Eine meiner letzten Aufnahmen. 3. April, 5.20 Uhr morgens. Es ist dunkel wie in einem Schacht. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, bis nach oben zu kommen. Glaubte ich an Gott, würde ich jetzt hier im Modder niederknien und beten. Ich habe keine Papiere bei mir, für alle Fälle, falls etwas passiert. Nur diesen Rekorder, die Bänder in ein Handtuch gewickelt und mein Elend. Mein Alter. Ich frage mich, ob ich die Kraft haben werde. Es ist kalt und die Taschenlampe wirft kaum Licht. Ich warne noch einmal. Wir wirken gegen die Interessen des Pöbels, gegen das System, das seine kurzfristigen Interessen schützt. In futurum esse, das ist unsere Losung. Unser Interesse und auch die Chance, das ist uns allen klar. sind genau die Krisen, wie wir sie jetzt haben. Man muss auch weiterhin auf die zunehmenden Wünsche der Streitkräfte setzen. Man muss sie einkalkulieren in die Entwicklung der Krise, sodass sie unseren Zielen in Verbindung mit ihr dienen und den Prozess der Konfliktverschärfung herbeiführen. Andererseits muss man der wirklich demokratischen Öffentlichkeit umso vertraulichere Informationen zukommen lassen. Man muss ihr ein größeres Wirkungsfeld einräumen mit dem Ziel, Misstrauen gegenüber den dogmatischen Kräften zu entwickeln. Und das in einem Maß, dass die ansonsten selbstverständliche Finanzierung der Armee in Frage gestellt wird. So wird sie immer abhängiger von illegalen Geschäften, die wir unter bestimmten Bedingungen anbieten. Alle müssen glauben, die Welt sei ein zu bewältigendes Ganzes. Die Jugend soll an das Konzept der rettenden Stabilität glauben, die nach der Entmystifizierung aller Tabus eintritt. Was für uns und für das, was wir wollen, kommt jetzt zu. Nach einem Tag Abwesenheit bin ich wieder zurück, um zu sehen, ob die Durchsuchungen aufgehört haben und wie der Zustand im Haus überhaupt ist. Eben waren sie bei mir. Der verantwortliche Redakteur hat mich zu sich gerufen. Ich entschließe mich, bis ans Ende zu gehen und das Gespräch mit ihm geheim aufzunehmen. Nein. Ja, Sie sind es, Genosse Zimmermann. Setzen Sie sich. Tja, wissen Sie, es geht um eine etwas unangenehme Sache. Sie kannten doch Greif, Daniel, nicht wahr? Man sagt, Sie haben sich oft gesehen. Ja, wir haben öfter zusammen gearbeitet. Und darüber hinaus hatten wir aber keine Zeit, weder er noch ich. Verstehe, verstehe. Alle leben und arbeiten wir in ständigem Wettlauf mit der Zeit. Tja, wissen Sie, die Sache mit Greif, er kommt überhaupt nicht mehr zur Arbeit und kam auch in letzter Zeit seinen Verpflichtungen nicht mehr nach. Und ein Verfahren droht. Also, soviel ich gehört habe, ist er ja schon entlassen. So sagt man wenigstens. Sagt man. Wer sagt das? Was gibt's da zu sagen? Er war eine der besten Arbeitskräfte. Haben Sie nicht vielleicht irgendwelche Informationen, wo und mit wem er sich in letzter Zeit getroffen hat? Sie glauben doch nicht, dass ich ein Spitzel bin. Ja. Ich habe doch schon gesagt, wir standen uns nicht so nah. Vor 2 Wochen haben wir das letzte Mal miteinander gesprochen. Sehen Sie, ich spüre bei jedem eine Aversion ihm und seiner Arbeit gegenüber. Aber wir möchten einen guten Arbeiter zurückgewinnen, weil wir ihn brauchen. Das Problem ist nur, niemand weiß, wohin er verschwunden ist. Also wenn Sie ihm und dem Haus helfen... Ich würde mich freuen, könnte er in diesem Haus wieder das werden, was er war. Obwohl, ich meine, in der letzten Zeit war er, um mit Ihren Worten zu sprechen, ziemlich unangenehm. Naja, trotzdem. Im Kollektiv besteht trotzdem der Wunsch, seine Probleme auf die beste Art zu lösen. Danke, Genosse Zimmer. Machen Sie nur so weiter. Ich habe vor einigen Tagen Ihre Inszenierung gehört. Vorzüglich. Kann ich Mia sprechen? Ach, Mia, ja. Ja, einen Moment gleich. Wer möchte mit dir sprechen? Ein Kollege von der Schauspielerakademie. Und mit wem spreche ich, bitte? Hier ist Ihre Kollegin. Ich volontiere hier. Bin neu. Ah, sind Sie auch von der Akademie? Ja, ja, ich auch, ja. Also kann ich mit dir sprechen? Sie zieht sich gerade um. Kann sie ein wenig warten? Verzeihen Sie, kann Mia Sie zurückrufen? Sind Sie weit weg? Ihnen erreicht uns folgende Nachricht. Gestern in den Nachmittagsstunden auf dem Weg vom Hohen Berg zum Kalten Tal wurde ein tödlich verunglückter Bergsteiger gefunden. Er trug keine Ausweispapiere bei sich, aber es wird angenommen, bei dem Verunglückten handelt es sich um den 35-jährigen Daniel Greif, der seit dem 2. April vermisst wird. Die Rettungsmannschaft wird den Toten morgen ins Tal überführen. Diese traurige Nachricht macht uns besonders betroffen, weil Greif jahrelang als Journalist für unseren Sender gearbeitet hat. Salve, Amike. Du hast deins bezahlt und jetzt bin ich dran. Freitag, 7. April. Die Aufnahmen, die Sie hören, wurden vor Beginn der Sendung gemacht. Dies ist der entscheidende Augenblick. Ich muss ins Studio kommen. Ich gehe jetzt ins Funkhaus hinein. Guten Abend. Haben Sie den passiert? Hier. Ich komme von der Reise, bringe das Aufnahmegerät zurück. Ja. Haben Sie die Schlüssel? Das erste Hindernis wäre genommen. Jetzt ist der Sicherheitsmann vor dem Studio an der Reihe. Guten Abend. Wohin wollen Sie? Ich muss ins Studio. Ist jemand drin? Rome ist da, der Tontechniker. Da bleiben Sie stehen. Wohin wollen Sie? Haben Sie den Passierschein? Hier. Oh. Weiter. Die Studiotür lässt sich nur von innen öffnen. Rome! Ja, wer ist denn da? Zimmermann! Was willst du denn? Dem Alten ist schlecht geworden. Mach auf, damit wir die Ambulanz rufen können. Mensch, bist du verrückt? Was willst du mit der Waffe? Sei ruhig, das ist kein Spiel. Leg gleich dieses Band auf, sofort. Und dann schaltest du die Mithöranlage vom Zimmer des verantwortlichen Redakteurs hierher. Du bist verrückt. Das darf ich nicht. Halt's Maul. Wer fragt dich, ob du darfst? Ist dir nicht klar, was passiert? Raus jetzt. Es tut mir leid. So. Jetzt beginnen wir. Ich schalte auf Sendung. Verehrte Hörer, demokratische Öffentlichkeit. Dies ist ein Aufruf zum Zuhören. Was Sie jetzt hören werden, sind authentische, wahre Aufnahmen. Sie werden ein Dokumentardrama hören über die Geburt der dunkelsten Verschwörung, über das Wirken der Geheimloge bei uns, das Vorantreiben des geheimen Ausbaus der nuklearverarbeitenden Industrie an Orten, die für andere Zwecke genehmigt wurden, über die tatsächliche Rolle der Armee und das, was bei uns als Demokratie ausgegeben wird. Daniel Greif, der Mann, der vorgestern verschwunden war, von dem sich später herausstellte, er wurde ermordet, hinterließ Dokumentaraufnahmen von allem, was ihm in den letzten Tagen passierte. Von dem Moment an, da er die geheimen Aufnahmen bekam, bis zu seinem Tod. Bevor ich das Band sende, muss ich Ihnen sagen, ich bin eingeschlossen im Studio des Haupthauses und Sie können diese Sendung auf allen drei Programmen hören. Obwohl ich bewaffnet bin und eingeschlossen hinter eisernen Türen, werde ich mich wahrscheinlich vor dem Ende von Ihnen verabschieden müssen. Für die Demokratie, für die Öffentlichkeit aller Informationen. Donnerstag, 1. April. Von jetzt an werde ich alles, was mit mir passiert, aufnehmen. Heute Morgen hat eine unbekannte Person ein Päckchen in meinen Briefkasten getan. Auf ihm stand: Für die Demokratie und öffne es allein. Ich öffnete es und fand eine Kassette mit der folgenden Tonaufzeichnung. Offensichtlich geheim aufgenommen. Sie werden manche der Stimmen kennen. Wir mussten uns treffen. Denn manche Dinge im Zusammenhang mit dieser Frage muss man beschleunigen. Jeder auf seinem Gebiet. Sie mit Ihrem Fachwissen werden erreichen, dass die Sache schnellstens durchgeführt wird. Der Augenblick der Krise ist der günstigste. Das dogmatische und labile politische System hat nach unseren Interventionen und durch die Konfrontation unserer verschiedenen Einflüsse in den letzten Monaten ein für uns günstiges gesellschaftliches Klima des Misstrauens geschaffen. Das Erwachen von Glasnost und der Einfluss der demokratischen Öffentlichkeit einerseits und die Bestrebungen der Hardliner andererseits schaffen die Unsicherheit, in der wir mit einigen geschickten Zügen den letzten Akt der Sicherung einer dauerhaften Macht über das System durchführen können. Man muss die Konfrontation und die Bestrebungen der polarisierten Gesellschaftstrends ausnutzen. Wenn uns das gelingt, werden wir eine weit größere Kontrolle über die gesellschaftliche Kollision erreichen. Zimmermann, hier der verantwortliche Programmredakteur. Ach, Sie sind schon gekommen. Unterbrechen Sie! Sind Sie verrückt? Hören Sie mich! Wir können den Strom abschalten! Ich denke, Sie werden das nicht tun. Verehrte Hörer, in unserer Geschichte hat sich live das kurze Gespräch mit dem verantwortlichen Redakteur eingemischt. Und jetzt schalte ich innerhalb der Sendung auf den hausinternen Kanal um. Wir befinden uns ungerufen im Zimmer des verantwortlichen Redakteurs. Und hat all unsere Invaliden zusammengeschlagen. Wo ist denn der diensthabende Redakteur? Rufen Sie schnell die diensthabende Sprecherin. Na, da werden Köpfe rollen. Zuerst meiner. Alle werden wir zum Teufel gehen. Ich habe folgenden Text vorbereitet. Nach der Stromunterbrechung von 6 Sekunden meldet sich die Sprecherin. Wir bitten um Entschuldigung für die kurze Unterbrechung wegen Stromausfall. Wir haben nun umgeschaltet aufs hauseigene Aggregat. Gleichzeitig entschuldigen wir uns, dass wir diese interessante Dokumentarsendung wegen eines technischen Fehlers... Dokumentarsendung? Idiot! Wer gab Ihnen das Diplom? Was machen Sie hier, Dokumentarsendung? Nicht fortsetzen können. Dieser Idiot versteht nichts. Was für eine Sendung? Politischer Blödian! Er hat Tollkirschen gefressen! Das sind nicht Nachrichten, bei denen man sich entschuldigt, wegen Korrekturen von Angaben, die sowieso ausgedacht sind. 6 Sekunden genügen, um die Studiotür in die Luft zu sprengen. Idiot, er ist bewaffnet! Ich will hier keine Western! Vor dem Abschalten lassen wir durch die Klimaanlage Gas ins Studio. Ja, bitte. Was wünschen Sie? Verzeihen Sie, Zuhörer rufen an und fragen, ob Sie wirklich vorhaben, mich zu töten. Ich schlage eine andere Lösung vor, denn diese Absicht habe ich den Zuhörern schon enthüllt. Danke. Ein Zyniker, blöder Selbstmörder. Wenn ich nur wüsste, wie Sie es erfahren haben. Ja? Oh. Ja, ja, wir versuchen es. Wir versuchen es, Genosse Präsident, ja. In jedem Fall. In jedem Fall, ja. Wir werden... Was steht ihr da wie die Ölgötzen? Das ganze Ministerium ist auf den Beinen. Ein Irrenhaus ist das, verflucht! Ihr werdet mir das zahlen. Lauter Unfähige in diesem Haus. Beruhigen Sie sich, Genosse Direktor. Die Feuerwehrleute mit Sprengsätzen und Masken sind bereit. Halt, halt, halt! Wissen Sie denn nicht, dass vor dem Haus schon eine Menschenmenge steht? Die Miliz hat alle Hände voll zu tun. Guten Tag, Genosse Minister. Sehen Sie, wie man uns ausgetrickst hat? Ich habe keine Zeit für Floskeln, Sie... Wirrkopf. Und außerdem ziehen Sie mich da nicht hinein. Befehlen Sie sofort, alle Sendegeräte abzuschalten. Bei den Hörern werden wir uns aus dem Lokalstudio entschuldigen. Und dann schließen Sie ans Netz an, schnell. Hallo? Genosse Verantwortlicher? Hier Zimmermann. Schalten Sie den Empfänger im Zimmer ein. Guten Abend, wir hören Sie. Ja, was zum Teufel ist jetzt los? Guten Abend, Herr Minister. Die Öffentlichkeit grüßt Sie. Was? Sie sind auf Sendung, Genosse des Inneren. Wozu hatten Sie es nötig, sich in diesen politischen Brei einzumischen? Schalten Sie den internen Kanal ab! Sofort! So, verehrte Öffentlichkeit. Wir sind wieder allein. Wir kehren zurück zum Dokumentardrama. Seinem Epilog. Die Politik des gemeinen Volkes, die politischen Theorien der unaufgeklärten Masse interessieren mich nicht. Wir wissen, Politik ist Metapoesie. Man muss sie so handhaben, dass wir nie wirklich ins System eintreten, in so ein Erscheinungsbild. Wir müssen sie so handhaben, dass für unsere Ziele andere für die offenen gesellschaftlichen Konflikte eintreten. Und zwar jene, die sich für ihre kurzfristigen Ziele mit Überzeugung einsetzen werden, die ehrlich kämpfen werden für ihre Maklerideale, ihren Nutzen für Verbesserungen des Regimes, Profit, Preise, Ehrungen. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Konflikte, die wir mit Hilfe der Medien und unter persönlicher Einflussnahme in der Öffentlichkeit inszenieren und anstiften, nur Fragen einer klaren und vervollkommneten Technik sind. Doch das ist für uns von zweitrangiger Bedeutung. Wir sind die Erschaffer eines neuen planetarischen Mythos. Die Selektion von Lebensqualität. Wir, nur wir, haben uns das Land der Zukunft versprochen. der Auserwählten und Eingeweihten. So, verehrte Hörer, die Öffentlichkeit hat jetzt die Geheimloge kennengelernt. Manche Stimme konntet ihr erkennen. Die aufgenommene Dokumentation soll als Beweis für den Prozess dienen, den ihr beginnen werdet. Sie befindet sich hier, im Archiv. Die Sendung ist beendet. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ins Nachtprogramm haben wir absichtlich und unerwartet unangesagt eine Sendung hineingenommen, mit der wir Sie überraschen wollten. Das Werk entstand aufgrund der literarischen Vorlage von Daniel Greif. Wir haben es ins Nachtprogramm genommen als Zeichen der Erinnerung an unseren langjährigen Mitarbeiter, dessen Leben vor kurzem tragisch endete. Sie hörten Die Wirklichkeit löschen. Kriminalhörspiel von Igor Lika. Aus dem Serbokroatischen von Irena Meyer-Velak. Die Personen und ihre Sprecher waren der Journalist Daniel Greif, Marquard Bohm. Regisseur Zimmermann, Peter Gawaida. Schauspielerin Regine Vergehn. Redakteur Alf Marholm. Und Andreas Bismayer, Patrick Blank, Manfred Böhm, Helene Elka, Klaus Herm, Peter Lieck, Heinz Meyer, Margarete Saalbach, Willi Schneider, Hans-Edgar Stecher, Andreas Serda und Annette Weber-Diel. Ton Udo Schuster. Schnitt Regina Kraus. Regieassistenz Milena Meitz. Regie Annette Jainski. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1990. Dramaturgie Klaus Schmitz.